Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge vom blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen. Gib mir fünf, René. Wieso? Weil jetzt ist die fünfte Folge. Ach stimmt. Stefan, du wolltest uns vorher noch vorwarnen, bevor wir loslegen mit der Sendung. Ja, nicht, dass ihr euch wundert, ich bin hier nicht im Tierpark, sondern ich habe aufgrund des Urlaubs meiner Eltern, habe ich den Wellensittich hier. Also der wird ab und zu auch mal was sagen, denke ich. Du hast jetzt also hört nur er ihn den, bestimmt im Hintergrund schon klappern. Du hast nur einen Vogel, wenn deine Eltern nicht da sind? Ich habe quasi zwei Vögel im Moment. Achso. Einen Kopf und einen Käfig. Einen Käfig, ja. Und damit ihr euch nicht wundert, wenn es bei mir ein bisschen hallt, ich bin gerade im Umzug und... Mittendrin. Okay. Mittendrin, ja. Nein, wir haben eine kleine Pause gemacht. Ja, und das ist ganz schön anstrengend. Naja, aber du hast immerhin die Zeit noch für einen Blockcast. Ja, sowieso. Weißt du eigentlich, wie mein Wellensittich dich heißt? Nee. Hoffentlich heißt nicht wie ich. Hansi heißt er. Heißt es nicht so jeder dritte Wellensittich? Ja. Und weißt du, wie mein erster hieß? Nee. Peter. Hätte ich das gewusst, hätte ich einen Mars genannt. Ja, nee, der hätte nur während der Sendung Mars heißen dürfen. Ja. Genau. So. Aber ich denke mal, einige werden an der Stelle schon fragen, warum der Blockcast diesmal so gleich mit dem Gespräch anfängt. Ich dachte, einige werden fragen, wo war jetzt da der Witz? Ja. Aber egal. Deine Frage war die richtige. Ja, wir haben diesmal keinen Telefonstreich gehabt. Wir haben ein paar technische Probleme, Unausgegorenheiten. Und sobald die aus dem Weg geschaffen sind, werden wir natürlich wieder Telefonstreiche spielen. Gib's doch einfach zu, René. Dir fehlen die Ideen. Nee, soll ich ehrlich sein? Ja. Julia mag's nicht, wenn ich fremde Leute anrufe. Fremde Frauen. Nee, Frauen. Das weiß man ja vorher nicht. So. Was lässt denn Stefan? Konzentration bitte. Genau. Okay. Ich hätte gerade gesagt, sie ist jetzt der Buhmann. Natürlich nicht. Die Buhfrau. Mal weg von der Buhfrau. Die Buhfrau hat ja beim letzten Mal noch zugelassen, dass ich einen Telefonstreich mache. Und da erinnert ihr euch vielleicht an den Song vom Alpenfort am Rhein. Wir hören nochmal ganz kurz in das Stückchen rein, ne? Mats ab. Am Alpenfort am Rhein, da saß ich ganz allein. Ich fütterte die Enten und dann kamst du vorbei. So, das war natürlich nur eine Coverversion. Ich habe auch das Original gefunden. Und Christian, du wirst dich jetzt bestimmt total doll freuen, dass du im Radio bist. Hört euch das mal an. War das denn überhaupt legal, dass du das einfach nochmal genommen hast, das Lied? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wer ist denn der Urheber? Ja, der Urheber, also die, muss ich gleich dazu sagen, die Stimme in diesem Lied war nicht ich, das war der Christian. Auch als ja, er hat in seinem Kommentar hat er ja was dazu geschrieben. Er hatte sich quasi wieder dran erinnert. Richtig, denn das liegt ja auch nur 12 Jahre ungefähr zurück, das Ganze. Also es ist gar nicht so weit hergeholt, dass man sich daran erinnern kann. Hm. Warte mal, jetzt lass mal Julia mal kurz rechnen. Die wollte jetzt gerade ausrechnen, von wann das Lied ist. Na, rechnen. Von 94. Warte mal, lass mal selber rechnen. Ja, mit 14 oder mit 16 Jahren. Schön, jetzt wissen alle, wie alt ich bin. Na, sagst du warst zwischen 10 und 20. Also es liegt ungefähr 12 Jahre zurück. Und es war so, Christian und ich, wir haben uns öfter mal zu Spontan-Session zusammengesetzt. Er hatte ein Keyboard gehabt, das haben wir an einen Kassettenrekorder angeschlossen, ein Mikrofon angeschlossen und dann hat er auf dem Keyboard irgendeine Demo-Melodie klimpern lassen und hat die Akkorde dazu gedrückt Ja, und wir haben uns ganz spontan Texte einfallen lassen und da ist halt sowas bei rausgekommen. Also ich habe eine ganze Kassette davon voll und wenn sich da noch so ein Goldstückchen findet, werde ich es eventuell mal rauskramen und vielleicht auch hier spielen. Ja, und wenn nicht, stellst du es bei einem großen Auktionshaus zur Verfügung. Genau, ich ziehe ja eh gerade um, nehme ich eine Kassette weniger mit. Gute Idee, Stefan. Genau. Wird die Kiste nicht so schwer. Wird die Kiste nicht so schwer. Stefan, ich weiß ja aber auch von dir, dass du schon öfter zum Mikrofon gegriffen hast und auch schon öfter vor der Kamera gestanden hast. Na, vor der Kamera eher nur im Sinne einer Mini-Playback-Show, was man halt früher so privat gemacht hat, die auch gut verstaut im Safe sind. Ja, warte mal, bis wir einen Videoblog haben. Dann waren die lange. Ich will es nicht hoffen, das ist meine größte Angst. Nein, aber zum Thema Radio habe ich schon immer gerne gemacht. Ich hatte mal, ich weiß nicht mal, welcher Geburtstag das war, habe ich so ein Mikrofon geschenkt bekommen, was gleichzeitig das Signal auf einer Radiofrequenz übertragen hat. Also ähnlich wie es dem FM-Transmitter heute gibt sozusagen. Und ja, habe ich halt in meinem Zimmer, in meinem stillen Kämmerlein quasi Musik abgespielt und ja, moderiert, Nachrichten gesprochen, Verkehrsfunk gemacht, alles sowas. Und meine Eltern durften sich das dann anhören in der Stube übers Radio. Also es war, hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, es gibt bestimmt noch irgendwo eine Kassette. Aber das hat bestimmt nicht nur dir Spaß gemacht, sondern auch den Leuten im ganzen Haus, die gerade Radio gehört haben. Ja, so ungefähr. Naja, ich glaube, die Frequenz oder der Empfang war nicht so weitreichend. Aber es war schon lustig, wenn dann ein Kumpel da war, hat er das Mikro genommen und ist einfach nach unten gegangen und dann haben wir quasi ich aus meinem Fenster raus und er vom Hof. Ist doch eine gute Alternative zu Funkgeräten. Es gab auch Zeiten, wo ich sämtliche Videos von Viva oder MTV auf Videokassette aufgenommen habe. Ich glaube, da habe ich sogar noch welche. Damals, als es noch Videomusiksender waren. Ja, also es war auch. Ich habe auch Simpsons auf Videokassette aufgenommen. Was jetzt sagen, so doll? Ja, weiß ich nicht. Warum hast du es gemacht? Damit ich sie jetzt während meines Umzuges alle wegwerfen kann. Genau. Man ja, hat ja sonst nichts zu tun. Nee, aber auch wieder eine Kiste weniger, ne? Darf man nicht vergessen. Aber jeder hat halt so seine Jugendsünden hinter sich. Ihr habt garantiert auch irgendwelche Jugendsünden und wenn ihr da was habt und es nicht verstaubt ist irgendwo, gibt es uns. Oder ihr es nicht bei eBay versteigern wollt. Oder wenn ihr jemanden kennt, der sowas hat und ihr wollt den unbedingt groß rausbringen. Oder auch. Wir machen euch zum Star. Ja. Oder auch bloßstellen. Einfach blamieren, sagst du. Dann schickt es uns zu und wenn es gut ist, werden wir es auf jeden Fall senden. Na, auch wenn es schlecht ist, oder? Dann erst recht. Also, wie gesagt, her damit. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Zum Beispiel per E-Mail an blog@juba.de oder ihr nutzt das Kontaktformular in der Sidebar vom Blog oder ihr nutzt die Kommentarfunktion in jedem Beitrag oder, was natürlich am schönsten ist, ihr ruft auf der Mailbox an unter Berlin 030 202 36803. Oder ihr schickt uns einfach ein Audio-File zu. Das könnt ihr auch machen. Dann an die E-Mail-Adresse am besten. Ja. Ja, was haben die Leute denn zur letzten Folge gesagt, René? Ja, ich habe von vielen Seiten gehört, dass wir eine enorme Steigerung von der ersten zur vierten Folge hatten. Und das ist doch ein schönes Feedback, ne? Auf jeden Fall. Da können wir uns auf die Schulter klopfen. Ja. Und es steht ja auch zum Teil in den Kommentaren. Genau, also nochmal vielen Dank für die Lobeshymnen sozusagen. Wir gucken, dass wir diese Steigerung beibehalten können. Obwohl wir es ja in dieser Sendung eigentlich schon versaut haben, wegen dem Gezwitscher von deinem Vogel im Hintergrund. Ah, jetzt bin ich wieder schuld, wegen der Vögelei hier. Ja. Du vor der Sendung hast du neu gesagt, den Witz werde ich bestimmt bringen. Jetzt kannst du nicht mehr bringen. Nee, weil hätte ich auch nicht gemacht. Sonst müssen das glaube ich dir sofort. Sonst müssen wir doch auf explizit stellen und dann können ja jüngere Zuhörer sich die Folge anhören. Ja, du hättest jetzt reinrufen müssen. Nee. Da werden wir, ja, siehst du, da frage ich den, ja, das werden wir mal machen. Ich werde den Alex Wunschel mal fragen, ob er mir dieses explizit mal gibt und dann können wir das einspielen, ja. Gut, Alex, ja, falls du zuhörst, dann schick's mal, falls ich vergesse, dir eine Mail zu schicken. Ich bin nämlich gerade im Umzugsstress. Schick mir mal einfach ein Audio-File zu, wo du so nett explizit rufst, ne? Dann können wir das nämlich an der Stelle dann immer verwenden. Statt Ups oder statt dem Pfeifen. Gut, zurück zum Thema. Ja, hat denn jemand auf unsere Mailbox gesprochen? Ja, es hat jemand auf unsere Mailbox gesprochen. Wirklich? Und, ja, wirklich. Und Mensch, dann spiel's doch mal vor, man. Und wie ich jetzt spielen werde, pass auf. Komm ich jetzt ins Radio? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, René, sowas hier zu spielen. Ich hab's nicht reingesprochen. Na, das hättest du gleich löschen sollen. Also damit können wir nun gar nichts anfangen, oder? Das ist ja schon mal besser als ja nichts. Ja, aber hat der Angst vor uns? Das war doch total falsch. Der hat ja nicht Wer Angst. Wer war denn das überhaupt? Der hat doch keine Stimme Angst hat? Vor uns, der hat ja Angst vor sich selber, sonst hätte er seinen Namen genannt. Hm. Also wenn ihr schon auf unsere Mailbox sprecht, macht es bitte anders. Genau, wir spielen nochmal ein falsches Beispiel ein. Haben wir da noch eins? Bin ich nicht mal nochmal selber? Ja. Komm ich jetzt ins Radio? Ja, wie gesagt, so nicht. Das war viel zu billig, um es mal in Anführungsstrichen zu setzen. Seid ein bisschen kreativ, dann spielen wir das auf jeden Fall. Lasst euch was einfallen und ja, vielleicht habt ihr eine witzige Idee, wie ihr uns mit der Mailbox beglücken könnt. Also, wir probieren es jetzt mal. Ruft einfach an in Berlin unter 202 368 03. Und dann wählt ihr einfach und dauert einen Moment, bis die Mailbox rangeht. Und dann sollte das klappen. Bin gespannt. Willkommen bei blog.juba.de. Mein Blog! Ihr habt Fragen, Anregungen, Kritik oder Wünsche zum Blog oder Podcast? Dann hinterlasst jetzt euren Audiokommentar. Hausterin! Mensch, René. Das heißt, Hörsterin. Ja, hallo, hier ist der Stefan aus dem Blog. Ich produziere gerade mit René die 5. Folge vom Blogcast und ja, dachte mir, wir zeigen euch mal, wie diese Mailbox funktioniert. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß daran und sprecht dann auch mal rauf. Bevor ich jetzt auflege, möchte ich noch ein paar Leute grüßen. Und zwar meine Eltern, mein Wellensittich, meine Oma, mein Opa, meine Nichten und Neffen, meine Cousins und Cousinen, meine Onkel und Tanten, alle Blogger und Leser vom Blog, alle Kolleginnen und Kollegen, ganz besonders natürlich Angela, Annika, Susanne, Ute, Ines, Andrea, René, Julia, Leo, Hardy, Harriet, Milo, Janis, Heike, Gerd, Sarah, Marco und Christine, Eva, Jeanette, Lucy, Josefa, Susi, Gabi, Micha und Kai, die Kassiererin vom Supermarkt gegenüber, den Busfahrer von heute Morgen, den Fahrkartenkontrolleur von heute Abend, den Erfinder des Chats. Hey, Stefan! Okay, gut, dann bremse ich mich jetzt mal ein bisschen. Ganz wichtig, ich grüße ganz besonders noch alle Leute, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Also vielen Dank dafür und bitte spielt das nicht. Nein, war nur ein Scherz. Also, so einfach geht das und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Blogcast. Tschüss! Seht ihr, so einfach ist das, gar kein Problem. Sprecht einfach was rauf, seid ein bisschen kreativ und denkt dran, Ines und Marco haben das auch schon hinter sich, haben René ein Geburtstagsständchen gespielt und das haben wir ja auch gesendet, weil es so gut war. Also, tut euch keinen Zwang an, ruft an unter Berlin 202 368 03. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. In der letzten Ausgabe hatten wir ja die August-Geburtstagskinder genannt. Wer jetzt nicht weiß, warum ich mich so freue, der... Ja, Applaus. Der sollte sich nachher mal die Outtakes anhören. Und auf jeden Fall hatte ich daraufhin einen Anruf bekommen von Roger aus Hannover. Roger, wer ihn nicht kennt, ich habe einen Beitrag über Kaffee Muckefuck geschrieben, das ist dieser besagte Freund. Und der hatte sich beschwert, dass er nicht genannt wurde. Warum wurde er nicht genannt? Ganz einfach. Erstmal, weil ich... Wir haben nicht an ihn gedacht. Ja, er ist wirklich ganz ernsthaft. Also der Kontakt zu ihm liegt 100 Jahre ungefähr zurück. Da kann man sowas schon mal vergessen. Aber der andere Grund war, er hat einfach nicht angerufen. Wenn ihr Geburtstagsgrüße ausgerichtet haben wollt, wenn ihr selber zum Geburtstag beglückwünscht werden wollt von uns, oder ihr wollt, dass wir jemand beglückwünschen, dann ruft uns an. Sprecht auf die Mailbox, schickt uns eine Mail. Also nochmal die Mailbox-Nummer 030-20-23-68-03 oder eine Mail an blog@juba.de und ja, dann grüßen wir sie auch, die Geburtstagskinder. Und ein Geburtstagskind habe ich sogar in der Leitung. Hallo Stefan, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nochmal von dieser Stelle und ganz öffentlich. Herzlichen Dank. Aber du sag mal, ich habe da mal eine Frage an dich. Du hast ja extra einen Bericht geschrieben oder im Blog das erwähnt. Was meinst du damit, dass ich nicht so bleiben soll, wie ich bin? Das musst du jetzt mal erklären. Da haben mich nämlich viele drauf angesprochen. Also, damit meinte ich natürlich, dass du dich sicherlich in deinem Leben vorwärts entwickeln willst. Ja. Und dich ja dadurch änderst, ne? Also natürlich bist du so, wie du bist, völlig okay. Aber es gibt bestimmt Sachen in deinem Leben, die werden, wenn du jetzt mal 10 Jahre zurückblickst, du bist bestimmt nicht so wie vor 10 Jahren. Du hast dich auch weiterentwickelt. Und genau diese Weiterentwicklung ist das, was ich dir wünsche. Quasi den Wind so, in den Segeln für dein zukünftiges Weiterkommen. Aha, das heißt, du wünschst es jedem. Nein, das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir. Du hattest Geburtstag. Nur mir. Ach, ja, nee, ist ja klar. Kannst du den Vogel mal ausschalten? Die Formulierung kenne ich nicht. Was? Kannst du deinen Vogel mal ausschalten? Warum? Nee, lass uns weitermachen. Ja, die Formulierung kennst du nicht. Nee, ist mir auch nur so eingefallen, weil ich dachte, was wünsche ich denn dem Stefan zum Geburtstag? Gesundheit wünscht ihm ja jeder und Glück und Erfolg und so. Und da dachte ich, ich wünsche dir mal eine Weiterentwicklung. Aha, okay. Ja. Man kann ja auch das drehen und wenden, wie man will. Lässt ja viel Interpretation. Ich könnte natürlich auch sagen, bleib wie du bist. Stell dir mal vor, der Leo ist jetzt 3 Jahre alt und ich wünsche ihm zum Geburtstag, er möchte so bleiben, wie er ist. Was meinst du, was ich mit, wenn er 14 ist, für ein Kind habe? Du solltest eine Talkshow im Fernsehen kriegen. Wenn der mit 15 so ist, wie er mit 3 ist, na dann schönen Schrank auch. Was, schönen Schrank? Ja. Ja. So, aber Stefan, bevor wir jetzt völlig abkommen vom Thema, ich habe ja noch ein kleines Geburtstagsständchen. Ich glaube, wir können das auch richtig kürzen. Wir kürzen nicht. Wir spielen jetzt ein Geburtstagsständchen. Happy birthday, dear Hobbit and friend. Happy birthday, may the fun never end. Happy birthday, dear Bilbo. Happy birthday, dear Hobbit and friend. Happy birthday, dear Hobbit and friend. Ja, herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal an alle, die an mich gedacht haben. Und natürlich auch für deinen Bericht im Blog, dass du mich da erwähnt hast zum Geburtstag, ne? Und was mir auch besonders viel Spaß gemacht hat, wir haben uns ja auch an meinem Geburtstag gesehen. Ja. Und zwar auf dem Platz, auf dem Sportplatz. Wir haben nämlich den Freiwilligentag gefeiert sozusagen und das Benefizspiel uns angeschaut. Zwischen den Berlin Bullets und, was war es, Spandau, glaube ich, ne? Spandau Bulldogs, ne? Eins der Spiele. Genau, da waren wir. Und da waren ja nicht nur wir. Da war zum Beispiel auch der Dirk, aber das kommt gleich, sehe ich gerade. Genau. Und bevor wir den Dirk reinnehmen. Erwähnen. Den haben wir ja nun schon erwähnt. Aber ich hatte vor Ort natürlich auch ein paar Aufnahmen gemacht. Oder eine Aufnahme. Und hast du eigentlich noch blaue Flecken? Nein. Lass uns erstmal reinhören, damit die Leute auch wissen, wovon wir reden. So, ich bin jetzt bei dem Footballspiel zwischen dem Berlin Bullets und dem Spandau Bulldogs. Und ja, da hau ich mal jetzt mal ein bisschen rein. Der Dirk ist übrigens auch hier als freiwilliger Helfer. Ja, und jetzt mal ein paar Geräusche. Das war ein sehr langer Pass, deswegen freuen sich jetzt hier ein paar Leute. So, jetzt dritter Versuch. Da rennt der Dirk an mir vorbei. Und kriegt den Ball so geworfen. Jetzt bin ich mal gespannt. Und das Ballverhalten ist natürlich sehr. Nicht das eine Rundenball entsprechend. Und Dirk rennt immer noch. Jetzt hat er. Und es geht weiter. So. Augen aufs Feld, damit wir nicht umgerannt werden. Und ja, lauf. Und lauf nicht, Upsala. Hat nicht erreicht. Gut. Zurück ins Funkhaus. Ja, da konnte ich im letzten Moment noch ausweichen. Also es war wirklich so, es kamen 3 Spieler auf mich zu, die wollten nicht zu mir. Eigentlich war es so, die sind alle 3 auf mich zugerannt gekommen. Wahrscheinlich, weil sie den Ball hinterher wollten. Richtig. Du hast es, ja, sehr gute Erklärung, Stefan. Ich genau. habe das Spiel verstanden, oder? Ja, genau, der Ball flog in meine Richtung. Jetzt weiß ich auch, warum die zu mir gerannt sind. Ja, und die wissen natürlich nicht, wo das Feld zu Ende ist. Oder besser gesagt, sie wissen es vielleicht, aber sie können so schnell nicht bremsen. Und ich konnte im letzten Moment noch aus dem Weg springen. Dirk fand das, glaube ich, recht amüsant. Ja, und aber man weiß ja irgendwann, also ich bin schon einmal mit einem Schiedsrichter kollidiert und in dieser Situation mit den Spielern stand ich auch schon öfter. Ja, und damit sowas nicht passiert, sollte man sich in dem Spiel ein wenig auskennen. Und da würde ich sagen, da lassen wir den Leo doch mal ran, ne? Hallo liebe Leute, hier ist der Leo. Leo erklärt. Footballspieler. Hallo, hier ist der Footballspieler. Gut, hier ist der Leo. Der Footballspieler hat einen Helm auf. Damit er nicht beim Hinfallen sich wehtut. Ein Footballspiel, jetzt war das einer blau, einer weiß. Der Quarterback wirft den Ball zu einem anderen auf dem Footballfeld. Der Waldbossierer, der fängt ihn. Einer fällt hin, wenn der andere den hinzupst. Ich müsste kein Footballspieler werden. Weil das mit dem Hinfallen ist nicht so schön. Immer, lieber nur immer auf Arbeit gehen. Immer. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke, Leo. Da werden sich einige deiner Fans wieder riesig gefreut haben. Bei dem Spiel war natürlich auch Dirk dabei, hatten wir ja schon erwähnt. Und ja, irgendwie wissen wir noch nicht viel von Dirk. Also wir schon. Vielleicht... Ne? Ja, aber die Leser, die Blogleser nicht und einige Blogger kennen ihn auch noch nicht. Und ja, vielleicht stellen wir ihn an dieser Stelle mal ein bisschen vor. Genau. Ich mache einfach mal einen Anfang. Und zwar haben wir Dirk während unserer Ausbildung kennengelernt. Damals hat er noch in Werder in Brandenburg gewohnt und jetzt wohnt er in Pankow. Er hört zwar nicht gerne, aber er arbeitet bei einer großen Firma, die in Sachen Musiklizenzgebühren unterwegs ist. Aber du, Stefan, da gehen wir nicht weiter drauf ein, würde ich sagen. Auf keinen Fall. Nachher kriegen wir noch Ärger mit Dirk und der Gag war übrigens sehr gut. Ja, ganz spontan. Ja, genau. Weil Dirk ist ja auch viel unterwegs. Gehen wir mal von aus, dass es so ist. Ja, dass er viel unterwegs Dirk ist. Dirk ist halt, ja. Dirk ist ständig auf Achse. Nur ein paar Beispiele zu nennen, René, erzähl mal. Ja. Jetzt bist du dran. Wo war er denn überall? Das hat auch alles geblockt. Also er war zum Beispiel bei dem Footballspiel, wie gesagt, als freiwilliger Helfer unterwegs. Er war bei der Easthaf als freiwilliger Helfer. Er hat beim Straßenlauf am Teufelsberg mitgeholfen. Mitgemacht? Mitgeholfen? Nee, da hat er nur mitgeholfen. Das ist übrigens Beitrag 681. Und er hat auch beim Airport ran geholfen. Und das ist Beitrag 584. Und da, das hat er wohl nicht so beim ersten Mal geklappt oder was. Auf jeden Fall, er ist viel ganz nah und ganz dicht an der Action dabei. Und er weiß, was los ist in Berlin. Ja. Und er hat uns auch eine Menge wertvoller Beiträge auf diese Art und Weise geliefert, ne? Das kann man wohl sagen. Er hat ja auch berichtet über die Popcom, die ja jetzt stattfindet und da wird er auch sein, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und beim Speeddating war er auch, hat er uns ja auch schön berichtet. Ja. War das eigentlich erfolgreich für ihn? Oder wollen wir das nicht? Wer weiß. Ja, okay, sagen wir nichts zu. Geht uns ja nichts an. Genau, okay. Stefan, wo war er noch? Ja, ich sag nur Platz 1878. 1878, 1878. Genau, von 4.225 Punkten. Boah, das ist gut. Das ist ja vorne mit dabei, ne? Quasi das Mittelfeld. Ja. Ja, wir reden hier natürlich vom Firmenlauf. Vom diesjährigen Berliner Firmenlauf, wo Dirk für seine Firma mitgelaufen ist. Wie hieß die Firma noch gleich? Da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Okay. Gut. Ja... Das ist. Ach, Julia hat gerade gesagt, dass ich das jetzt schon zum dritten Mal gesagt habe, dass wir da nicht weiter drauf eingehen. Das ist nun mal so bei einem Running Gag, dass der öfters kommt. So. Weil auch nach dem dritten Mal hat noch nicht jeder. Auch nach dem dritten Mal hat noch nicht jeder verstanden, genau so ist es. So. Aber zurück zu Dirk. Wir erwarten natürlich viele weitere Beiträge von unserem unternehmenslustigen Blogger. Und ja, seine Beiträge sind manchmal sehr lang, wurde uns auch zugetragen. Wir haben herausgefunden... Das ist übrigens auch ein Feedback für den gesamten Blog. Ja. Weil lange Beiträge lesen sich halt nicht so schön. Ist so. Und wir haben bei... Da denkt man, oh, so viel jetzt. Wir haben bei Dirk jetzt rausgefunden, woran es liegt, dass sie so lang sind. Er kopiert einfach. Ja, er kopiert. Also er macht natürlich Informationen, die er für wichtig hält, nimmt er mit rein. Wir werden zukünftig Textpassagen, die in der Länge auch woanders zu lesen sind, lieber hin verlinken. Ne? Das nur mal so. Genau. Als das soll jetzt keine Kritik an Dirk sein. Das Fall. Gilt für alle. Natürlich. Ja, Dirk, wir freuen uns, dass du dabei bist. Und ja, wie gesagt, wir warten auf weiteren Stoff von dir. Ne? Na, und da gibt's doch garantiert jede Menge. Ja. Du. Zum Beispiel Berlin-Marathon wird demnächst kommen. Da wird Dirk auch mitlaufen? Ich glaube, er ist nur als Helfer dabei. Aber das werden wir dann im Blog lesen. Genau. Okay, jetzt sind wir ja schon fast am Ende. Ja, springen wir nochmal kurz auf die andere Seite der Welt. Richtig. Auf die rechte Hälfte oder auf die untere Hälfte? Du kannst in beide Richtungen gehen. Nee, rechts oder links kannst du gehen. Ja, mach's nicht so kompliziert. Weil die... Ja, okay. Wir reden hier von Amerika. Ja. Wir hatten es in der letzten Folge schon kurz erwähnt. Und jetzt machen wir es nochmal. Es geht nämlich um unsere Sarah. Genau. Und Sarah hat ja jetzt über dich den ersten, nee, den mittlerweile zweiten Eintrag veröffentlicht, wo sie mal so ein bisschen den Anfang oder die Anfänge zusammengefasst hat, was bisher passiert ist. Ist quasi wie ihr Tagebuch, ne? Und ja, sie hat uns gestattet, dass wir das veröffentlichen dürfen. Und ja, sehr, sehr lesenswert. Da steht ja auch nichts allzu Privates drin. Ich finde auch, also es ist sehr interessant, liest sich sehr gut und ich bin gespannt, was da kommt. Ja, du hast uns ja schon heiß gemacht. Also ich kenne die Story ja nun schon ein bisschen und ist schon, wird noch sehr, sehr spannend, also es ist sehr, sehr aufregend. Und sie ist wieder absolut aktiv dort drüben, ne? Also ich habe gelesen, Tanzschule und Fahrschule, also echt Thumbs up, würde ich mal sagen. Ja, sie sitzt dort nicht nur vom Fernseher. Nee. Na, also an dieser Stelle, Sarah, wir drücken dir die Daumen, dass die nächsten 10 Monate, na gut, jetzt sind es nur noch 9, erfolgreich verlaufen und dass deine Ziele, die du dir gesetzt hast, in Erfüllung gehen. Ja. Wir hören voneinander sozusagen. Und wir hören auch von euch, weil an dieser Stelle nochmal die Kontaktmöglichkeiten, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Wenn ihr einfach was habt, schreibt eine Mail an blog@juba.de, nutzt das Kontaktformular im Blog oder die Kommentarfunktion unter den Beiträgen oder ihr ruft einfach an, auf die Mailbox sprechen unter Berlin 202 368 03. Warte mal ganz kurz. Ja? Ja. Gut, aber ich reiche dich mal weiter, ja? Du bist nämlich gerade im Radio. Ja, okay. Bis dann, tschüss. So, übrigens, genauso funktionieren Audiokommentare, ne? Nur, dass wir da eine Mailbox beschalten. Was hat Peter nun gesagt? Das war nicht Peter. Ach so, okay. Ja. Die Kontaktmöglichkeiten hast du genannt. Ja. Super. Ja. Ich habe noch viel zu tun. Ja. Es ist schon spät. Ja, was machst du heute noch? Schlafen gehen. Ich höre mir noch die Outtakes an. Ja gut, da hast du ja auch für eine Menge Stoff gesorgt. Ja, du aber auch. Ja. Ja gut, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen... Na, ich bin gespannt. Lass uns Tschüss sagen. Wir hoffen, ihr hattet wieder viel Spaß in der 5. Folge und wir freuen uns auf euer Feedback. Und wir sehen uns spätestens Anfang Oktober zur 1. Oktoberfolge. Nee, da hören wir uns. Also... Ja, wir hören uns. Wir ja gar nicht. Ist ja ein Blogcast. Die hören uns. Richtig. Ja. Und hier nochmal der Hinweis... Blogger-Party, da sehen wir uns. Aber nur die Blogger. Ja, ich kann ja nicht, ich ziehe ja um. Eine faudigere Ausrede habe ich noch nie gehört. Pass auf, bevor du das letzte Wort hast, lass es uns heute mal unser Ex-Azubine Andrea. Ja, und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir sie quasi rumbekommen haben. Du hast rumgekriegt. Rumgekriegt haben. Stefan. Ja, okay. Du bist für das Rumkriegen also, von Andrea, Frauen zuständig. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, wir hören da jetzt einfach mal gut, rein. Tschüss. Also, bis dann, tschüss. Hörst du singen? So, lass uns mal zählen. Alles klar. Du fängst an, ich sing mit? Ja. 5. Okay. 4. Was 3. Ach so, was soll denn bitte? Na, was denn sonst? Na, gleichzeitig. So, hallo René. Nee, jetzt ich fang an. Position 2. Das Lied kennst du nicht, oder? Am Alten, ja. Am Rhein. Nee, so einen Scheiß vergisst man nicht. Ja. Nee, wolltest du nicht noch was sagen? Was denn? Dass das Lied 12 Jahre alt ist und so. Nee, das kommt doch erst, guck doch mal auf Position 9. Sag mal, Stefan, ich weiß aber auch, dass du in der Vergangenheit auch nicht so Mikrofon-Jungfrauen-mäßig. Du hast halt Begriffe drauf. Das machen wir bitte nochmal. 6803 zuschicken kannst. René? Ja. Also, okay. Ja, nun? Position 11. Mann, Stefan. Warum heißt die Position Kontaktmöglichkeiten? Du wieder. Also, wo setzt man da jetzt am besten an? Per Mail oder vorher machen. wir machen weiter. Ach, dürfen wir. Achso, übrigens, Julia hat schon gesagt. Julia hat gesagt, sie will hier zukünftig die Mitarbeiter stehen. Ach, da hat man ja schon. Da kann sie einschreiten. Ja. So, das Radio läuft übrigens, ist jetzt schon lange durchgelaufen. Das machen wir hier. Ja. Ja, richtig. Dann, wenn du sagst, das ist so, dann schnell knallhart ran. Das mussten wir übrigens nochmal zumailen, ne? Ja, wir hatten ja bei der letzten Ausgabe August Geburtstagskinder gespielt. Und Moment, gespielt, ich kann mal vorlesen. Genau. Ja. Gut, wir machen nochmal die ganze Position neu. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe die August Geburtstagskinder gespielt. Das ist wie der Podcast der Bundeskanzlerin. Die nächste Podcast-Folge mache ich mit Peter. Ja. Ja. Nein, nicht mit Peter. Mit Mars. Ja. So, nochmal. Wir hatten in der letzten. Ich freue mich so, weil ich ganz genau weiß, dass ich den Satz wieder verhaue. Klappe die fünfte. In der letzten Ausgabe hatten wir die August-Geburtstagskinder gespielt. Oh, ey, es ist wirklich so. Wenn du einmal drin hängst. Schreib's dir doch auf. Ja, pass auf, wir haben die ja nicht gespielt. Wir hatten die genannt, ne? So einfach ist das. Richtig, vorgewiesen. Erwähnt. Ja. Ich wette 50 Cent, das ist verbockt. So. Oh Mann. So, Geburtstagsstand, was ist denn da alles für Himmel? Stefan. Ja? Was ist denn da an so für Himmel gewesen? Das ist doch ausgeartet in der Diskussion. War das eine negative Diskussion? Nö. Aber okay. Ja, na, wir hören es uns nachher mal an. So, dann kommt jetzt zu deinem Lied, ne? Mhm. Happy Birthday to Mr. President. Achso, nee, die Nummern ist noch nicht klar. Ja, die kommen aber nicht. Leo ist hier laufen. Okay. Du kannst ja nochmal abnehmen, wenn du willst. Wie abnehmen? Was meinst du jetzt? Nochmal einen Satz zu sagen. Also einen halben Satz, ja. Danke, Leo, oder weiß der Teufel was. Was hat er zum Schluss gesagt? Immer arbeiten gehen, nur arbeiten gehen. Ja, genau. Hast du ihm das eingebläut? Nee, keine Ahnung, woher er das hat. Das kann man mal im Arbeitsamt abspielen. Ja. Get this podcast and more great ones like it on the High Performance Podcast Delivery Network from Podjo and Limelight Networks. I love it.